der Straße sehe ich täglich die Keimzelle des Staates. Sie schauen aus, als wären sie leer, von ihren Augen fragt es, was ich will, warum ich protestiere und mich zur Wehr setze. Für sie gibt's kein Unrecht, noch nicht mal die Hartz-Gesetze, setzt sich der Zug in Bewegung. Fühlst du dich noch sicher, umgeben von so vielen Leuten, man sieht Mut auf ihren Gesichtern. Wie nett kann das heute werden, das Herz an Liebe wärmen. Leider werden wir die ganze Zeit von Hundertschaften umschwärmt. Du denkst dir nichts dabei, es geht jedes Jahr ganz gut. Wir sind ja im Recht und aus Erinnerung schöpfe ich Mut. Aber irgendwas scheint anders zu sein als die letzten Male. Doch mich beruhigt meine Brille, es kommt zu keiner Randale. Dachte ich mir, plötzlich kam der erste Stopp. Ich stand starr vor Schreck da und sah die Bullen mit Schlagstock. Und mir war klar, was jetzt losgeht. Alle werden verprügelt, die sich für ein freies Leben einsetzen und für eine Welt ohne Geld. Schon fällt der Erste, liegt am Boden, heulende Gesichter. Dass sie sofort Reizgas sprühen, damit hat niemand gerechnet, Mann. Der Ruf nach Wasser wuchs zum Chor der verletzten Massen. Jetzt spürte ich deutlich, wie sehr andere Menschen uns hassen. Und die Vorhut war geschickt, um uns einzukesseln. Die Jungbullen übten hier das erste Mal Menschen fesseln. Man kann nicht verstehen, was in deren Köpfen vorgeht. Mit verbalen Attacken wird der Weg zur Gewalt geebnet. Den Segen zu diesen Taten erteilen die Bürger dieses Landes. Und du wirst von Leuten verprügelt, die du aus der Schule kanntest. Und deren Eltern dich bisher ziemlich nett fanden, bis du einmal sagtest, dass Deutschland ein rassistisches Land ist. Als der erste Schreck überwunden war, wurde mir bald klar, sie sind heute besonders hart drauf. Ja, es ist wahr, dass Schläger in Uniform Gewalt gerne ausleben. Jetzt muss eigentlich jeder wissen, dass wir in einem Polizeistaat leben. Keiner hat mehr Bock auf sie, doch ich sehe alle schweigen. Jeder hat Angst, deswegen will keiner schreien. Wenn du dich verteidigst, um deine Würde zu retten, schlagen sie dich nieder, schlagen sie dich nieder. Keiner hat mehr Bock auf sie, doch ich sehe alle schweigen. Jeder hat Angst, deswegen will keiner schreien. Wenn du dich verteidigst, um deine Würde zu retten, schlagen sie dich nieder, schlagen sie dich nieder. Thank you.